I can't get out of my mind. Das sind Sterne. Sie leuchten hell. Dort aus der Ferne. Strahlend und grell. Für immer dort. Lichtjahr weit weg. Tagsüber Gott. So unerreichbar. Wie ein Herz. In kaltem Vakuum. Und wenn die Sterne schlafen gern, werde ich hoch am Himmel stehen. Durch Schwerkraft ins Orbit gewandt, habe ich mir das Herz verbrannt. Lichter. Sterne. Strahlend und grell. Tagsüber Gott. Lichtjahr weit weg. Herz. Vakuum. Wenn 10.000 Jahre vergehen und auch die Gestirne sich weiterdrehen, alle Wunden heilen die Zeit. Bist du für den Sternenflug bereit? I can't get out of my mind.